Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Ich möchte gleich mal meinen Kollegen Robin Blase begrüßen und die Welt und das Kamerateam, das hier mit im Raum sitzt. Das ist nämlich so ein Ding, was gerade passiert. Alle sind an Robin und mir interessiert. Auch einfach nur an uns beiden. Nur an ohne uns Grund. Beiden. Nee, es ist nicht so ganz ohne Grund, denn der Rezo-Effekt, über den werden wir heute sprechen, der verändert gerade die Welt und vor allem unser Leben. Unser Leben. Obwohl ich mit diesem Video gar nichts zu tun habe. Du hast unterschrieben. Ja. Aber ich nicht. Haben wir ja letzte Woche gesagt, dass du derjenige warst, der sich enthalten hat. Und jetzt will jeder wissen, warum du dich enthalten hast. Oder beziehungsweise wollen viele von mir auch wissen, warum habe ich da unterschrieben. Und gefühlt sind du, Peter Smeets, ich und ich weiß nicht, wer Mirella noch, wurde auch noch. Mirella, genau. Das sind so die wenigen Menschen auf dem Planeten, die man dazu offenbar befragen kann. Oder die Antworten, wenn sie angerufen werden. Das ist die andere Frage. Das ist nämlich so. Ne? Ja. Ich glaube, wenn du bei Gronkh anfragst, dann kriegst du keine Antwort. Es sei denn, du bist, zu wem geht der jetzt in die Sendung? Frank Elstner. Aber Böhmermann war auch. Wir haben noch, natürlich reden wir über die Aussagen von Annegret Kramp-Karrenbauer. Wir reden über die Trendseite von YouTube. Mhm. Wir haben Sophia Thiel, die hat einen Burnout, Montana Black. Auch da muss man klar sagen, wer hat es erfunden? Wer hatte zuerst den Burnout auf YouTube? David Hein. Ne? Und deswegen? Jake Paul hat sich einen Praktikanten rangeholt oder will sich einen ranholen. Ja, ganz viele spannende Sachen. Aber erstmal, David, du warst bei RTL, bist interviewt worden von Spiegel Online. Ja. Ich musste gestern absagen für die Tagesthemen. Ja. ZDF jetzt, hat dann gefragt? ZDF heute.de habe ich ein Interview gegeben. Wir sind jetzt, das, was hier gerade gefilmt wird, live in diesem Podcast. Ihr könnt euch quasi Podcast Behind the Scenes angucken am Sonntag um 18.30 Uhr bei Bericht aus Berlin. In der ARD. In der ARD. Ja. Und warum? Heute Abend bin ich bei Phoenix. Ja. Süddeutsche Zeitung will nachher noch telefonieren. Jetzt wird zu viel, aber warum denn, Robin? Sag doch mal, warum sind wir so interessant? Es ist einfach richtig krass, ne? Wie einfach plötzlich, also ich finde sogar noch mehr als bei Artikel 13. Ja, als hätte jemand so gemacht und hätte gesagt, oh, die Medien sind aufgewacht. Aber es ist faszinierend, es ist vielleicht sogar schon ein bisschen zu viel. Also ich bin mir gerade unsicher, ob es nicht einfach schon ein bisschen zu viel in die andere Richtung jetzt geht gerade. Weil es auch nicht mehr aufhört. Ne? Dieses Video hat jetzt wie viel? 13, 14 Millionen Klicks? Ich glaube 13 jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, wahrscheinlich morgen 15. Weil die Berichterstattung nicht mehr aufhört und das muss man auch sagen, die CDU nachlegt und nachlegt und nachlegt. Ich habe gestern bei RTL tatsächlich in dem Beitrag hatten sie jemanden auch wieder von der CDU, der macht hier irgendwie, der ist Städtebaurat oder irgendwie sowas. Und da meinten sie, ja, den haben wir vor die Kamera geholt und haben ihn auch um ein Statement gebeten. Und da meinte ich so, ich kann das einfach nicht glauben, dass es immer noch niemanden da oben gegeben hat in der Firmenzentrale bei der CDU und gesagt hat, so, jetzt gehen wir mal alle ins Bett. Parteizentrale, ja. Gehen wir mal alle ins Bett, lassen die Finger von Twitter und jetzt hört ihr mal auf, weil jeder irgendwas schreibt. Und, also ich wäre fest davon überzeugt gewesen, dass nach der Wahl dieses Thema durch ist, dass es dann vielleicht nochmal irgendwie so eine kleine Nachbesprechung gibt in irgendeiner Talkrunde, wo es dann darum geht, okay, wie hat jetzt dieses Video vielleicht die Wahl beeinflusst oder nicht? Aber Annegret AKK hat auf jeden Fall. So schwer ist es eigentlich. Ich kann ja so Sachen wie Massachusetts. Ich kann dieses Wort nicht. Massachusetts, ja? Ja. So, aber Annegret Kramp-Karrenbauer kriegt zu. Folgender Deal: Du sagst Annegret Kramp-Karrenbauer, ich sag Massachusetts andere. Und wir wechseln uns dann ab. AKK hat sich damit ja jetzt irgendwie noch viel mehr ins Knie geschossen, ins Knie der ganzen Partei. Also es war ja vorher schon ein absolutes Kommunikationsdebakel, was die Partei da hingelegt hat. Aber das war jetzt wirklich der allerletzte Knieschuss, hatte ich das Gefühl. Denn sie hat öffentlich in einer Pressekonferenz, ich bin mir nicht sicher, ob es beflügelt vom Wahlsieg war und aber also irgendwie auch trotzdem, wenn man die tieferen Zahlen sich angeguckt hat, man ja gesehen, also bei den jungen Wählern, bei den Erstwählern vor allen Dingen, sieht halt alles gar nicht mehr so gut aus. Und ob das da so eine Mischung war, aus der sie heraus in so einer Pressekonferenz sagte, also als sie das mit den 70 YouTubern gehört hatte, zu denen ja auch ich zählte, Hat sie Angst bekommen, denn was wäre denn gewesen, wenn morgen 70 Zeitungen plötzlich was dazu gemacht hätten und gesagt hätten, wählt mal die oder wählt mal die nicht, was wäre denn dann? Ja, und da müsste man jetzt künftig mal gucken, wie man das einschränken könnte, beziehungsweise regulieren, sagt sie, denn das würde analog ja schließlich schon passieren, aber digital, da müsse man jetzt nachlegen. David, ja. Du hast als Journalist gearbeitet. Ja. Welche analogen Regeln gelten für Journalisten? Das werden viele nicht wissen, aber Annegret Kramp-Karrenbauer ist tatsächlich von Redaktion zu Redaktion jeden Tag gegangen und hat immer überprüft, wie denn das ist, ob man sich vielleicht negativ oder positiv äußert. Das ist der menschliche Kontrollmechanismus gewesen. Nee, gibt's natürlich nicht. Ne? Also ja. Sie ist dann nochmal zurückgerudert und es gab dann auch auf Twitter jemanden, der dann ihr aus der CDU sprangen dann mehrere Leute ins Feld und in die Schusslinie und sagten, ja, wie kann man denn das so falsch verstehen, was Annegret gesagt hat? Das hat sie natürlich so nicht gemeint, aber man müsse ja die Regulierungen, die es schon gibt. Und ich dachte, warum? Also es ist so absurd, ne? Weil es war ja nach diesem Rezo-Video, in dem es hauptsächlich auch darum ging, dass einige Akteure bei der CDU durch völlige Unkenntnis von Sachverhalten auffallen, die ihr Spezialgebiet sein sollten. Die Drogenbeauftragte oder Sigmar Gabriel, der auf einmal nicht mehr weiß, Das ist ja SPD jetzt. War das nochmal? Ich weiß nicht, wie du meinst. Bei dem es ging das war Sigmar Gabriel, mit der über Rammstein gesprochen hatte. Ja, das war SPD, nicht SPD. CDU. Genau, aber der sagte, dass die er weiß gar nicht, was da vor sich geht. So. Und da dachte ich, genau das sind ja die Stellen gewesen, die am meisten wehgetan haben im Video von Rezo, wie ich schon damals im letzten Podcast schon sagte, weil du ganz, ganz klares Beispiel dafür hast, die wissen gar nicht Bescheid. Und hier ist es jetzt genauso, dass sie einfach was in den Raum stellt, was so nicht existiert. Und dann aber gleichzeitig mit dieser Erwähnung, man müsse das künftig regulieren, ist ja krass fatal. Ne? Und ich hätte mir eigentlich gedacht, so dass es jetzt im Nachgang vielleicht endlich mal sich eine Person findet. Sie hatten ja Philipp Amthor erst sich erdacht, ja, den sie, glaube ich, irgendwie auch nur genommen haben, weil er jung und fresh ist. Ja, ich glaube, es ist wirklich einfach nur, da steht das ähnliche Alter im Personalausweis. Ja. Mehr Parallelen gibt es, glaube ich, nicht zwischen Philipp Amthor und Rezo. Bei RTL gab es gestern, der Beitrag bestand daraus, dass sie gesagt haben, wir haben diesen Politiker gefragt, wie würde er denn dieses Statement formulieren? Und seine Lösung war, ja, also wir müssten da jemanden finden, der halt auch so jung und agil, aber auch cool ist. Und dann, ich sollte dann auf dieses Video reagieren und dachte so, das kann doch nicht wirklich eure Lösung sein, dass ihr euch denkt, naja, man muss jetzt auch ein Video produzieren, wo einer mit einem Basecap zur Seite dasteht und auch blaue Haare hat und sagt, yo, Diggis, hier sind wir bei der CDU, ja, ganz fresh mal schnell. Bei der mit fucking paar, CDU. Ja, genau, mal ein paar Argumente dagegen, yo, so, das ist natürlich nicht, sondern witzigerweise nannte er die Antwort, wie man es hätte richtig machen können dann auch selbst, denn wie man das in einem normalen Diskurs, in jedem guten Streit auch macht, ist, wenn du schon nicht, selbst wenn du nicht verstehst, was der andere für ein Problem hat, dann ist es doch wichtig, dass du zumindest, dass du dem Ganzen Aufmerksamkeit gibst, beziehungsweise, dass du versuchst, es zu verstehen und dass du mit Respekt darauf reagierst, also dass du versuchst, ihm zuzuhören. Also ich glaube, es gibt mehrere Sachen, auf die ich nochmal eingehen möchte. Das erste ist der Rezo-Effekt. Also das Wahlergebnis haben wir jetzt auch gar nicht besprochen. Ja, genau, das können wir nochmal machen. Wahlergebnis zur Europawahl. Was ich besonders sehr schön fand, ist, dass die Wahlbeteiligung zum ersten Mal seit vielen, vielen Wahlen wieder gestiegen ist und fast ja, ich glaube, das dritthöchste Ergebnis, was Wahlbeteiligung angeht, in der Geschichte. Und das auch nur knapp. Also ich glaube, das höchste ist irgendwie nur 2-3 Prozentpunkte höher. Ganz, ganz toll. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ganz viele Leute mehr beschallt wurden mit dem Thema, Dauerbeschallt wurden auf allen Kanälen. Das war ja jetzt die große Frage. Gibt es diesen Rezo-Effekt tatsächlich? Genau, aber das ist Ich glaube aber nicht, dass es der ist, sondern ich glaube eher, dass durch Artikel 13, was vorher, also diese Urheberrechtsreform, über die wir ja wirklich jetzt jetzt ist es bald ein Jahr, die wir darüber gesprochen haben. Richtig durch die Decke gegangen ist es ab November und da fingen die Influencer an, darüber zu sprechen. Ich, also Influencer und auch Rezo in allen Ehren, ich bin stark der Ansicht, dass sicherlich, LeFloid hat ja zum Beispiel auf Twitter eine Umfrage gemacht, nicht unbedingt eine repräsentative Studie, irgendwie 20.000 Leute haben abgestimmt zu dem Zeitpunkt, als ich geguckt habe. Und da hat er die Leute gefragt, hat euch das Rezo-Video in eurer Wahlentscheidung beeinflusst? Ja. Ja oder nein? Oder ich bin gar nicht wählen gegangen. Und das Ergebnis war irgendwie, ja, hat mich beeinflusst, waren 9% der Leute, genauso viele wie die, die gesagt haben, ich war gar nicht wählen. Und der Rest hat alles gesagt, nee, hat mich nicht beeinflusst. Aber ich glaube eher, dass es und das ist seine Zielgruppe. Ich glaube aber schon, dass das die Leute sein können, die vorher das für sich schon entschieden haben. Denn über Monate ist der Hashtag nie mehr CDU getrendet. Und wenn du überlegst, dass aber in unserer Social-Media-Blase, das ist ja ein ganz kleiner Anteil der Wähler. Mag sein, aber ne, also es sind Zehntausende, Hunderttausende Leute, vor allen Dingen junge Leute, auf die Straße gegangen, für Artikel, um Artikel 13, Artikel 17 abzuwenden. Und allein in Deutschland, ich weiß gar nicht, hochgerechnet auf alle Städte, waren das doch, glaube ich, mehrere Zehntausend, die da auf den Straßen waren. Das heißt, es hat sich über Wochen, Monate hat sich dieses Bild ergeben. Und was ich zumindest, wovon ich fest überzeugt bin, ist, dadurch, dass so Leute wie Rezo, aber auch Revienzeit zum Beispiel, dass diese Leute, die vorher auch sich gar nicht zur Politik geäußert haben, wir haben jetzt diesen Podcast, in dem wir das viel besprochen haben, also Politik wird immer mehr Thema und das ist das erste Mal gefühlt so, dass die Kids damit konfrontiert werden. Ich habe mich zum Beispiel versucht zu erinnern, weil wer hat mich in meiner Jugend eigentlich, wer waren meine Vorbilder, was waren meine Influencer und wer hat mich politisch gebildet. Und meine großen Vorbilder waren Otto, Michael Jackson. Was hat Otto politisch beigetragen? Na, nichts. Meine Lieblingswitze hat er mir beigetragen. Wie zum Beispiel, ich erzähle ihn jetzt nicht, aber es gab da ja im Grunde keine Kinderidole, die dann vor allen Dingen auch so nahbar waren, die dann gesagt haben, hier schreibt mir doch mal in den Kommentaren, morgen ist Fan-Treffen oder bei Snapchat jede Frage beantwortet haben. Ne? Und dadurch ist, glaube ich, einfach auch genauso, wie man Influencern einfach 1.000 Euros bezahlt und sagt, so, hier hast du Geld, um dieses Produkt zu bewerben. Und die Kids kaufen das dann. Es gibt ja wirklich das immer wieder so. Ich ist ja das größte Beispiel mit ihrem Duschschaum. Ja, oder eine Freundin von mir arbeitet für so eine Handyfirma und meinte so, es gibt so Leute wie Leon Marcher, denen sagst du, bewerb die App und dann hat die einfach tausende Downloads und du verdienst dich dumm und dämlich mit gewissen Leuten. Also gerade diese Leute, die ihre Communities auch so im Griff haben, die dann sagen, hey, hier Dingsbums Army, ApoRed Army und wie sie alle heißen oder meine Bienchen, wenn du dann noch so Worte für die hast, dann kannst du die und auch wenn sie wahnsinnig jung sind und wahrscheinlich nicht in einem Alter, in dem sie wählen dürfen. Ja, ich sehe unter den Videos einiger Leute, also Newstime immer wieder sehe ich in den Kommentaren CDU, CDU, CDU, alles Arschlöcher, Hurensöhne, ne? Also du hast ganz viele, die unreflektiert immer noch dastehen und sagen und 12 sind. Ja, eben, aber deswegen, weil sie eben noch nicht in dem Alter sind. Aber deswegen ist die Frage, also gibt es wirklich einen messbaren, und wenn ja, vielleicht gibt es ihn ja, aber wenn ja, wie hoch ist diese Größe, Effekt von diesem Video, gerade auch so kurz vor der Wahl? Also ich weiß nicht, wie viele Leute heutzutage schon über Briefwahl noch wählen. Ich weiß, dass der Bundeswahlleiter sich beschwert hat, dass es viel zu viele sind. Da ist dann die Frage, wie viele Leute hatten vielleicht sogar schon ihre Stimme abgegeben zum Zeitpunkt des Videos, wie viele haben sich davon beeinflussen lassen. Ich glaube, was ich am spannendsten finde. Ich würde den Rezo-Effekt eben nicht nur auf dieses Rezo-Video eingrenzen, weil der Rezo-Effekt, den ich jetzt als solchen verstehe, ist so diese Entwicklung, die sich über die letzten Monate auch irgendwie ergeben hat. Jetzt nicht nur durch Rezo, aber das Rezo-Video war für mich eher noch die Kulmination dessen. Das ist es nämlich, glaube ich. Ich glaube nämlich, was bisher für mich in der Berichterstattung überhaupt nicht erwähnt wurde, ist, dass das Video, ja, alle machen sich an diesem Zerstörung fest, ja, und sagen, da steht Zerstörung im Titel, oh Gott, der will die CDU zerstören. Das hat ja tatsächlich AKK auch gesagt, so, er will eine Volkspartei zerstören. Nicht so ganz verstanden, was das im YouTube-Kontext heißt, wenn jemand ein Zerstörungsvideo macht. Ja, ja. Aber er zerstört ja sogar seine besten Freunde oder Freunde hier mit Tubo. Das ist ja auch, der auch unterschrieben hat übrigens. Das erste Video dieser Reihe gewesen, mit dem er ja auch schon sehr viel Erfolg hat. Also das, ja, Tubo-Video, also Zerstörung von Tubos Image hieß das, wo Rezo sich über diesen Musik-YouTuber, Reaction-YouTuber so ein bisschen aufgeregt hat. Das war das erste Video in diesem Stil, in dem er auch dieses CDU-Video jetzt gemacht hat. Er benutzt sogar dieselben Grafiken und dieselbe Musik und dieses Video hieß halt auch Zerstörung. Also es ist quasi eigentlich ein Format, was er schon etabliert hat, was er da in einer zweiten Folge dieses Formats weiterführt. Ja, ich bin trotzdem kein Fan von dem Titel, aber ich klar, ne, aber was ich zum Titel sagen wollte, ist, worüber eigentlich keiner redet, ist, dass ja CDU im Titel steht. Was für mich bedeutet, also als Zuschauer, der keinen Bock auf Politik hat. Und das ist ja so ein bisschen dieser Vorwurf, der im Raum steht. So, all diese ganzen jungen Menschen haben sich nie interessiert über die CDU und da kommt ein Influencer, sagt was gegen die und dann wählen die alle nicht mehr. Frech. Ja. So, aber das kann ja gar nicht sein, weil wie funktioniert denn YouTube? Wie funktioniert denn diese Plattform? Wir wissen beide, du hast als YouTuber eine Herausforderung und das ist eigentlich nicht in erster Linie unterhaltsamen Content zu machen, sondern irgendwie zu bewerben. Sondern einen Thumbnail und einen Titel zu erstellen, der Leute dann dazu bringt, drauf zu klicken. Und er hat einen Titel, der heißt einfach nur die Zerstörung der CDU. Und mein Argument ist tatsächlich, ich glaube, vor 2 Jahren hätte niemand auf ein Video geklickt, wo CDU im Titel steht. Eben. Das hätte niemanden interessiert. Genau. Und das ist nur durch die egal ob 13, Zerstörung oder was weiß ich für sonstige clickbaitenmäßige Wörter da noch davor stehen. Genau, ja. Das kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Es ist ein 55-Minuten-Video. Und das siehst du ja auf den ersten Blick am Timecode. Ein 55-Minuten-Video über die CDU. Und das weißt du von, bevor du draufklickst. Und es haben trotzdem 13 Millionen Leute draufgeklickt. Natürlich jetzt inzwischen über die Berichterstattung und so weiter. Ja. Aber am Anfang haben auch Millionen von Leuten draufgeklickt, bevor das alles passiert ist. Obwohl CDU im Titel stand. Und das passiert nicht, weil er junge Menschen als Rezo dazu hin manipuliert hat als Influencer, sondern weil das Interesse da war. Und das war da wegen Fridays for Future, das war da wegen Artikel 13. Und wegen der anderen Influencer, und, ne? Das und hat jeder Große hat das Ding geteilt, Gronkh hat es geteilt, die Smeets haben es geteilt. Also alle, die irgendwas über 1 Million haben, sind daran beteiligt gewesen, außer die sich nie dazu äußern. Die gibt es natürlich auch, aber keiner hat sich enthalten. Und das war ja das bisschen auch das hast du ja immer wieder gesehen, auch die Frustration nach der Artikel 13, Artikel 17 Sache, wo viele auch sagten, ach guck mal an, man erreicht ja gar nichts. Die jetzt sowas auch, glaube ich, ich hatte zum Beispiel Gronkhs Tweet gesehen, der schrieb so, jetzt hier, guck mal dieses Video, jetzt seht ihr es nochmal, hier könnt ihr nochmal, jetzt sollten wir uns wirklich für die Wahl wappnen und so. Also ich glaube, das haben alle nochmal genutzt, um zu sagen so, ach hier, guck mal, jetzt können wir es ihnen zeigen. Dieser Rezo-Effekt ist, glaube ich, auch ein YouTube-Influencer-Effekt. Und es ist tatsächlich, da habe ich auch noch relativ wenig zu gehört bisher, es ist tatsächlich auch ein Algorithmus. Es ist ein Algorithmus-Effekt. Denn was YouTube ja am allermeisten belohnt, ist Watchtime. Also, wenn Leute ein Video möglichst lange gucken und einfach viel Zeit auf YouTube verbringen durch ein Video. Und es gibt einfach sehr, sehr wenig 55 Minuten lange Videos auf YouTube generell. Die dann aber in der Form durchgeguckt werden. Genau. Ich habe das jetzt bei meinem, das war dieses Open-World-Video, was ich gemacht hatte, das ging auch 20 Minuten. Und weil es alle bis zum Ende gucken oder der Großteil, sieht YouTube, ach guck mal, das schlage ich vor bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und das ist hier sicherlich auch passiert. Also es sind viele Faktoren, aber auch dann, auch wenn der Algorithmus dir das Video vorschlägt, musst du dich trotzdem noch bewusst dafür entscheiden, drauf zu klicken, obwohl CDU im Titel steht. Und ich bin einfach sehr gespannt. Man sieht es ja jetzt in den Medien, auch das Kamerateam, was hier gerade um uns herumwuselt. Das Interesse ist plötzlich da. Und Rezo hat jetzt noch mal bewiesen, weil Rezo selber hat ja diese Reichweite dieses Videos nicht. Sein erfolgreichstes Video auf dem Kanal vor diesem Video hat ein bisschen über 2 Millionen Views. Selbst auf seinem Hauptkanal, sein erfolgreichstes Video, das Video, durch das er ja zum ersten Mal wirklich auf der Bildfläche erschienen ist, seine ApoRed-Parodie. Das weiß ich gar nicht mehr. Da habe ich ihn ja auch, ich habe ja gleichzeitig mit ihm sozusagen damals zu Everyday Saturday Parodie-Video hochgeladen und So sind wir uns beide auch zum ersten Mal begegnet. Und da hatte er, glaube ich, 20.000 Abonnenten oder so. Seitdem ist der Kanal expandiert. Aber selbst dieses Video, was aber jetzt auch schon seit 2-3 Jahren Views sammelt, hat nur 9 Millionen Views. Ja. Und das ist ein Musikvideo, was Leute sich sicherlich mehr als einmal angeguckt haben werden. Kommen wir da vielleicht noch mal ganz kurz, weil wir reden jetzt schon fast 20 Minuten, auf Annegret zu sprechen. Ja. Weil das ist jetzt ja gerade so das Hauptthema. Ne, es gibt, ich glaube, die Marmeladenoma hat eine Petition mit Superspezialist Herr Newstime angestartet. Aus der CDU-Zielgruppe heraus kommt eine Frau und lädt eine Petition ich aber, das finde ich aber ein schönes Statement. Ich finde aber gut, dass gerade sie sich da hingesetzt hat und dann sagt so, obwohl sie in dem Alter ist, möchte sie die Zukunft der Jugend mitgestalten oder zumindest dafür sorgen, dass sowas zukünftig, wenn sie vielleicht gar nicht mehr im Leben ist, dass dann die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Kramp-Karrenbauer gerade zu Hause sitzt und denkt so, was habe ich denn da schon wieder erzählt? Weil sie A, gemerkt hat, dass das totaler Bullshit ist und B, weil das eine Aussage ist. Also ich glaube, also mehr kann man sich nicht die Knüppel zwischen die Beine werfen und drüber stolpern. Dieser CDU-Mann, der gestern Herr Wegner hieß er. Der meinte auch, also jetzt haben wir wirklich den Punkt erreicht, wo so viel falsch gelaufen ist, dass er Angst hat, den Mund aufzumachen, weil die CDU liegt schon am Boden rein kommunikativ und er möchte nicht noch nachtreten. Also zumindest einer von denen, die gesagt haben, jetzt lass es lieber auch sein. Ja, gestern im Tagesspiegel wurde behauptet, dass Merkel jetzt kein Vertrauen mehr in sie hat. Und auf jeden Fall AKK-Rücktritt ist gestern getrendet, den ganzen Tag. Ich habe gestern in die Twitter-Trends geguckt. Ich glaube, 5 von 6 waren irgendwie Anne geht, AKK-Rücktritt, Anne geht, Kramp, Karrenbauer. Gestern hier war der Flachwitz, Anne geht, Trump, Karrenbauer. Solche Fragen wurden mir gestern auch gestellt. Sind wir jetzt schon da angekommen? Das finde ich irgendwie, diesen Vergleich finde ich irgendwie ziemlich plump, aber insgesamt ist das wirklich, also jetzt kann man wirklich einen Schlussstrich ziehen, glaube ich. Die Wahl hat, glaube ich, vielen auch gezeigt, und das finde ich eine gute Sache, dass die Europawahl, vorher war es ja so, dass Rezo auch in seinem Video sagte, naja, wenn man denn jetzt wählen geht, wird man gar nicht so viel ausrichten können, wenn es nur darum geht, die CDU zu stürzen. So. Und das, glaube ich, ist ein Bild, was sich da jetzt durchaus bestätigt hat, wenn man denn nur die oberflächlichen Zahlen sieht. Und es ist ja eben so schön, was ich irgendwie gesehen hatte, dass es in einigen Wahlkreisen, wo so war, dass die Partei drittstärkste Kraft war, also Martin Sonneborns Partei, ist auch sehr interessant. Also die Jugend hat auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin halt sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ob das eine Sache ist. Ich meine, man sieht ja jetzt gerade, ich glaube, wenn sie nicht diesen Kommentar rausgehauen hätte, wäre dieses Thema jetzt eigentlich, weil die Wahl ist durch, so genau, ist eigentlich normalerweise jetzt so eine Phase, wo sowas dann auch einfach nicht mehr relevant ist und einfach, dann wird dann so ein bisschen über die Zukunft gesprochen und dann wird vielleicht nochmal so ein bisschen, da kommen jetzt irgendwie Klausurtagungen, wo dann nochmal drüber berichtet wird, aber dann ist eigentlich vorbei. Und jetzt werden halt alle hellhörig und jetzt werden nicht nur die hellhörig, die blaue Haare haben, sondern jetzt werden auch die Erwachsenen oder eben auch die klassischen Medien werden immer hellhöriger und sagen so, Moment mal, was sagt ihr da eigentlich für Dinge? Ja, die vor allem, wenn man die ganzen Journalisten verärgert, indem man sagt, wir müssen Meinungen in irgendeiner Form regulieren, dann wird es schwierig. Oder es ist eine Frau, die sich ja vor Wochen und Monaten schon gegen die Homo-Ehe und solche Sachen ausgesprochen hat und da richtig bittere Scheiße von sich gegeben hat, dass es so eine Äußerung jetzt braucht, damit die Leute sagen, vielleicht möchte ich die nicht als künftige Kanzlerin haben. Das finde ich auch sehr interessant. Also wird spannend, das alles zu beobachten. Ich bin vor allem gespannt darauf, inwiefern sich das jetzt auf YouTube weiter durchzieht, weil was? Generell über Politik zu reden. Weil bisher, ich glaube, das war es jetzt erstmal wieder. Ich weiß es nicht, weil Artikel 13 und aber auch jetzt das Video von Rezo haben ja ganz vielen YouTubern jetzt gezeigt. Das ist eine Sache, mit der kannst du relevanter werden als jemand zuvor. Ich glaube, Rezo ist gerade berühmter, als LeFloid das war zum Zeitpunkt des Merkels. Aber warum ist er denn relevanter? Weil er eine Sache gemacht hat, die auf YouTube sonst doch, haben wir doch auch schon x-mal drüber gesprochen, niemand macht. Quellen raussuchen, diese belegen können und sich ein bisschen Mühe machen, was darüber hinausgeht, als eine Lampe einschalten und sich auf die Couch zu setzen. Aber wir kennen ja beide YouTube, und das ist ja auch ganz oft Thema hier im Podcast, dass Leute sich sehr gerne Sachen adaptieren, die eben gut funktionieren. Das ist nicht so einfach zu adaptieren, glaube ich. Und Artikel 13 war ein spezielles Thema, was die Leute zusammengeschlossen hat. Also ich würde vermuten, das war es jetzt erstmal wieder. Das fände ich sehr schade. Ihr habt das zuerst gehört. Weil ich finde, dass, also zum Beispiel gerade das Thema Klimawandel ist ja ein Thema, das jetzt nicht mit einem Video von Rezo abgehandelt ist. Also, es gibt ja so Nachhaltigkeitsblogs und auch, glaube ich, Nachhaltigkeits-YouTuber. Ja, ich glaube, jetzt gerade hatte Statista veröffentlicht, wer die reichweitenstärksten veganen YouTuber sind. Ja. Mirella war Platz 1. Ist nicht Karl S. auch vegan? Das weiß ich nicht. Ja, doch, ist er. Aber ich glaube, was ich schön fände, ist, wenn diese Themen, ne, es geht ja jetzt nicht explizit um Parteien, wie das im Rezo-Video der Fall war, was sicherlich auch dafür verantwortlich war, dass es so viele Wellen geschlagen hat. Ich glaube, wenn er es die Zerstörung der Welt genannt hätte, wäre es vielleicht weniger groß geworden. Aber zum Beispiel einfach zu sagen, als YouTuber, uns ist das Thema Klimaschutz tatsächlich wichtig, da jetzt regelmäßig Videos in diesem Stil, mit diesem Aufwand dahinter, mit dieser Leidenschaft auch von anderen YouTubern, die das dann teilen oder sich in so einem Statement zusammenschließen, wie wir das bei Artikel 13 gesehen haben oder eben jetzt bei diesem Video, das würde ich mir ehrlich gesagt wünschen. Ich würde mir wünschen, dass es eben nicht aufhört. Und klar, das kann nicht jeder, also jetzt auch irgendwie ein 55-Minuten-Video machen, was durchgängig unterhaltsam ist und was mit Fakten belegt ist und was so auch so ein bisschen persönlich motiviert war, ne? Der hatte schon so seine eigene kleine Sicherlich, aber ich glaube, das würde ich mir zu allen Themen wünschen. Und wer weiß, vielleicht kann JP Performance ein richtig emotionales Video über die Maut machen oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich würde mir das einfach mehr wünschen, weil man sieht, dass es funktioniert und dass es tatsächlich ankommt. Weil ich glaube, der Grund, warum viele YouTuber sich nicht politisch äußern oder geäußert haben in der Vergangenheit, war nicht, weil sie kein politisches Interesse haben. Sicherlich in Teilen auch. Ja. Aber ich glaube, bei vielen war es einfach, dass das Gefühl existiert hat, ich langweile damit meine Community oder ich stoße sie vor den Kopf oder ich stoße damit vielleicht auch potenzielle Werbepartner vor den Kopf. Sich konkret zu äußern, ist ja immer wieder auch so eine Sache, wo du mitbekommst, viele wollen einfach sich auch nicht so konkret, ne, auch gegen die AfD stellen, ne, und zu sagen so, nee, ich will jetzt nichts gegen rechts sagen, weil Zuschauer, die ich habe, die vielleicht in diesem politischen Spektrum sich befinden, die springen dann ab. Die ganzen Nazis kaufen meinen Duschschaum nicht mehr, das möchte ich nicht. Ich meine, gibt ja genügend Gründe, warum man so Leuten so diesen, ne, Taylor Swift zum Beispiel, gutes Beispiel, die sich nie äußert oder einmal geäußert hat. Und jetzt gerade hast du es mitbekommen, dass Netflix die ersten und einzigen, das erste Hollywood-Studio ist, das sich gerade offen ausspricht. Finde ich spannend, dass Netflix inzwischen als Hollywood-Studio bezeichnet wird. Aber naja, ja, habe ich auch interessant, fand ich auch interessant, aber die gegen, ich glaube, wo sind die? Georgia. Georgia ist dieses Abtreibungsgesetz und dagegen, sie haben gesagt, wenn das so durchgesetzt wird, dann ziehen sie alle Produktionen aus Georgia ab. Und das macht sonst niemand. Ja. Und da hat Georgia ja lange für gekämpft mit vielen Tax-Incentives und so weiter. Ja. Also ich bin einfach gespannt auf die Zukunft. Ich würde mir das wünschen. Ich weiß, es hören auch viele YouTuber hier zu. Deswegen, ich würde mir das wünschen, wenn wir mehr Motivation sehen würden zu Themen. Es muss nicht unbedingt jedes Mal ein Parteizerstörungsvideo sein. Aber man kann sich ja auch gerne mal in seinen Videos hinter Themen klemmen, die einem wichtig sind. Fände ich schön. So, das Kamerateam hat uns jetzt verlassen. Das heißt, ich kann wieder ein bisschen besser nachdenken. Ich habe gerade wirklich mehrfach in Sätzen gedacht, so, was schwirrt der jetzt mit der Kamera Ja, vor allem, man hört das, glaube ich, so ein bisschen, wie hier so auch um uns herum Geräusche passieren, weil die so ein bisschen mit den Stativen umgerutscht sind und so. Aber wir für den Fame tun wir einfach alles, wir sind ja dann in der ARD zu sehen. Für die Politik vor allem. Ja, die Lester-Schwestern, wir sind zum ersten Mal, dass wir mit dem Podcast ins Fernsehen kommen. Wir haben es geschafft. Aber das sehen dann, glaube ich, nicht die Leute, die üblicherweise Podcasts hören. Nee, die ganzen 60 ist sogar noch zu jung, glaube ich, für die ARD. Die ganzen 80-Jährigen. Direkt weggedisst alle. Ich glaube, die kommen nicht nochmal zu uns zu drehen mit uns. Wissen die selber. Das ist, glaube ich, wir ändern das. Eher umgekehrt. Wir bringen die ganzen jungen Leute über den Podcast in die ARD. Wir wollen mal mit einem Thema anfangen, was ich quasi erfunden habe, nämlich Burnout. Wir alle wissen, ich hatte ja letztes Jahr mal darüber gesprochen, dass mich letztes Jahr das so ein bisschen geplagt hat. Und wie ihr ja vielleicht ein bisschen mitbekommen habt, so, das hatte sich jetzt deutlich gebessert. Ich habe jetzt gerade so eine Phase, wo ich merke, also ich habe jetzt eine Weile ja kein Video gemacht. Und es liegt aber eher daran, dass ich festgestellt habe, ich will mich nicht mehr zwingen. Ich habe gerade, weil zu viele andere Dinge in meinem Leben gerade sind, möchte ich lieber, also habe ich für mich auch gelernt zu sagen, ey, es ist einfach cool für mich, wenn ich mal kein Video mache. Jetzt waren ein paar Videos, die erfolgreich waren. Und bevor ich das nächste angehe, will ich mir einfach die Ruhe gönnen. Und jetzt kam dieser Tage ein Video von einer YouTuberin, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Sophia Thiel, die macht hauptsächlich Fitness-Sachen. Ja, ich denke, das ist, glaube ich, die größte Fitness-YouTuberin auf jeden Fall in Deutschland, Influencerin. Ich weiß es gar nicht. Die hat aber was sehr Ähnliches gesagt, nämlich, dass sie auch ausgebrannt ist und sich jetzt Zeit genommen hat. Und bei der war das auch so, dass die so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden war. Das ist immer meistens so, das war ja auch bei mir so, dass ich nirgendwo angekündigt hatte, hey Leute, mir geht's schlecht. Ich habe jetzt einen Burnout, tschüss. Ja, genau, sondern du weißt ja meistens erstmal gar nicht, was ist mit dir los? Warum kannst du nicht mehr? Warum bist du so, stehst du ohne Energie da. Und sie hat ein längeres Video gemacht, in dem sie erstmal so sagt, so verlief ihre Karriere. Wie ist sie da hingekommen quasi, ja. Genau. Sie ist ja eine dieser Fitness-YouTuberinnen, die so völlig anders ihre Karriere begonnen haben. Sie war stark übergewichtig, sagt sie zumindest. Wobei ich bei Sophia Thiel wirklich immer das Gefühl hatte, dass sie ein sehr schwieriges Körperbild von sich selbst hat. So, also sie sagt, im Video gibt es eine Stelle, wo sie sagt, sie hat immer noch starke Gewichtsfluktuationen. Ja, genau, und da sagt sie, ich war entweder stark definiert oder fülliger. Ja. Und das Fülliger ist immer noch dünner als die meisten Menschen. Ich stand ja schon vor Sophia Thiel und gefühlt, also das ist wirklich so, ich hatte da also weil sie so auch gefühlt null Körperfettanteil zu haben scheint in ihren definierten Phasen, ist es wirklich eine sehr, sehr dürre. Die macht ja wirklich so Wettkampf-Fitness, also so Hochleistungssport. Aber sie hat so einen Körperbau, der einfach sehr, sie wirkt einfach generell schon sehr dünn dann. Und selbst wenn sie muskulös ist, ist sie trotzdem noch so eine sehr, sehr, wie sagt man eigentlich, nicht fragil, sondern filigran. Filigran ist ein gutes Wort. Danke, Robin Blase. Sodass ich, also selbst wenn sie fülliger wirken sollte, so wie sie das sagt, ja gut, aber das ist ne, das eigene Körperbild, was du hast, das ist ja immer noch eins, was du bist, ne, da kommst du ja manchmal nicht raus vom Kopf her. Bei ihr kam jetzt dazu, dass sie gesagt hat, sie ist ständig unterwegs, muss ständig reisen. Dazu kommt der Social-Media-Anteil. Und das muss man sagen, wenn man so Fitness-YouTubern folgt, nicht nur auf YouTube, sondern auch, was sie auf Instagram, haben sie ja oftmals noch ein zweites Standbein. Die müssen täglich ein Bild posten, wenn nicht mehrere, und haben noch Instagram-Stories, auf denen sie immer wieder präsent sein müssen. Und sie sagt da auch, dass das, so absurd das manchmal auch klingt, ist das ein richtiger Zweitjob, diesen Social-Media-Lifestyle irgendwie noch mitzuleben. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich glaube, bei ihr ist es noch viel krasser. Und das fand ich, glaube ich, das Erschreckende. Das ist wirklich dieses, sie erzählt halt, weil, also das, was sie an Fitness macht, ist eigentlich auch schon ein Vollzeitjob, nur so fit zu sein, wie sie das ist. Weil die abends vorkocht für den nächsten Tag oder für die nächsten Tage, weil sie nichts anderes, keine Industrieprodukte irgendwie. Oder genau, sie kocht halt das alles selber, damit das genau auf ihren Ernährungsplan zugeschnitten ist. Und dann muss sie halt, also den Tagesablauf, auf den sie beschreibt, war so morgens super früh aufstehen, Cardio, dann in ein Flugzeug steigen, irgendwo zu einem Shooting hinfliegen, dann sich die ganze Zeit Essen reinstopfen. Du musst die ganze Zeit essen. Also um quasi diese Menge an Sport. Wir waren ja zusammen in der Mansion und falls wir das noch nicht 10-mal erwähnt haben. Und da ist damals Tim Gabel, das ist einer aus der, ich glaube, der macht mit Inscope 21 ganz viele Videos. Tim Gabel kam zu Besuch, weil da ja so ein paar Fitness-YouTuber nachgekommen sind. Und wir fanden ziemlich viele davon ziemlich doof. Und er kam auch so rein. Und das Erste, was Tim Gabel machte, war, er legte seine zwei Subway-Sandwiche auf den Tisch. Das waren so ganze Subway-Sandwiche, die er immer so bei sich trug. Weil er einfach nur essen muss. Und dann stand er da und hat sich im Toaster seine Bizeps angeguckt. Das fand ich sehr interessant. Ohne jetzt über ihn herziehen zu wollen, wobei eigentlich habe ich das gerade gemacht. Der andere Typ, der dann reinkam und sich dann am Pool so hingesetzt hat, dass seine Eier aus der Hose rauskommen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Es war, glaube ich, dieser, mit dem haben wir dann hinterher auch für Axe gedreht, der hieß, egal. Muskelmensch 12. Sie beschreibt halt, morgens Cardio machen, ins Flugzeug, zu irgendeinem Shooting fliegen, währenddessen sich die ganze Zeit Essen reinstopfen, dann dabei auch noch Social Media machen, Business führen, irgendwelche anderen Sachen erledigen, abends zurückfliegen, vorkochen und dann ein Training machen, was ja auch irgendwie mehrere Stunden dauert. Also kann ich verstehen, dass sie dann irgendwie gesagt hat, so jetzt, ich muss jetzt mal irgendwie eine Pause machen und muss für mich auch erstmal definieren, was mich glücklich macht im Leben. Und das ist ja eine Sache, die man bei Influencern auch immer wieder sieht, weil dieses Leben, was sie nach außen hin zeigt auf ihren Social-Media-Kanälen, ist ja dieses, wow, mir geht's so gut, ich bin so gesund, alles ist gesund, aber den Lifestyle, den sie eigentlich hat, ist eigentlich genau das Gegenteil. Das ist richtig belastend, nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist. Und ich war jetzt gerade in Rumänien und habe mich da mit einem der größten rumänischen YouTuber getroffen. Das Video gibt es jetzt auch auf meinem Kanal wieder, mich unterhalten. Und da ist aber diese Stelle nicht drin. Ich habe nämlich mit ihm auch über YouTuber in Rumänien unterhalten und er meinte, er hat mehrere Leute in Rumänien, mehrere Freunde, die das auch beruflich gemacht haben und dann einfach aufgehört haben, weil sie einfach nicht mehr konnten. Also hat das von sich selber erzählt, dass das auch in Rumänien ein Riesenproblem ist, dass YouTuber einfach völlig fertig sind. Und er meinte, er hätte es geschafft, er hat es über 5 Jahre durchgehalten und das wäre für ihn so die magische Grenze. Ganz viele YouTuber hätten irgendwie nach 5 Jahren hätten die aufgegeben und er hätte es über 5 Jahre rüber geschafft, deswegen glaubt er jetzt, dass er weiterhin das schafft. Aber ich glaube, es ist diese vielfältige Belastung, die sich dann einfach einstellt. Ne? Immer da sein zu müssen, das Gefühl zu haben, nie von der Bildfläche verschwinden zu dürfen, dann aber auch ab einem bestimmten Punkt sich neu erfinden zu müssen. Du siehst es ja gerade bei den ganzen Alten, die früher groß waren, die jetzt sukzessive abstürzen, weil sie gefühlt immer noch den Content machen, mit dem sie mal groß geworden sind. Das funktioniert skurrilerweise wie bei einem Alberto, der zurückkam und einfach den Content von vor 7 Jahren gemacht hat und damit wieder in die Trends gekommen ist. Aber ich glaube auch nicht auf Dauer. So, und weil das ist so ein krasser psychischer Druck. Und dann hast du so Leute, ich habe das neulich erst gehört, das wusste ich gar nicht, dass Flying Uwe hat ein riesiges Konglomerat an nochmal Unterfirmen. Der hat dieses Smilodogs, hat der, dem gehören aber auch ganz viele andere Sachen. Also der den Großteil der Klamotten und auch dieser Produkte, die viele andere Fitness-YouTuber nutzen, das ist alles, geht das zurück auf Flying Uwes Firma. Und allein dieses Ding zu leiten, muss denen, ne, also ich muss man ja immer wieder sagen, es gibt Leute, die nichts anderes machen, als solche Firmen zu leiten. Da nebenbei ist er noch Social-Media-Typ, rennt auf alle möglichen Premieren oder sonstigen Veranstaltungen, hat einen, ich glaube, er hat sogar 2 YouTube-Kanäle, sein Gaming macht er ja auch noch. Also ja, oder hat er sich einen Geschäftsführer angestellt, der sich darum kümmert und das ist halt nur seine Firma, ne, weiß ich nicht, aber ja, aber du musst ja trotzdem dich damit auseinandersetzen. Wir beide sehen das ja selber. Wir beide machen ja auch nicht nur YouTube und du hast eine eigene YouTube Firma. Leidet da krass drunter, ne? Also wir betreuen nebenbei noch andere Kanäle, haben unsere eigenen, machen diesen Podcast, haben andere Projekte und gefühlt ist man nie für eine Sache richtig da. Ja, ich war jetzt einen Monat lang für eine Sache richtig da und alles andere ist liegen geblieben, ne? Also alle, auch du, haben da völlig drunter gelitten, dass ich einen Monat lang nur Videos gedreht habe. Ich habe 4 Videos gemacht. Das ist das, was normale YouTuber irgendwie in einer Woche machen. Ich war die ganze Zeit saß ich im Schnitt, war irgendwo in Europa unterwegs und alles hat drunter gelitten. Ich habe einen Monat lang quasi keine E-Mails mehr beantwortet. Ich hab dir oft Sprachnachrichten geschickt und normal ist das so, dass du mir sofort antwortest und da war es zum Teil so, dass ich dir 2, 3 Nachrichten schicken musste, in denen ich nochmal gefragt habe. Übrigens, die Nachricht von vorgestern. Ja. Kannst du nochmal da reinhören? Ja, ja. Also dass du da überhaupt noch reagiert hast, hat mich tatsächlich gewundert. Und ich glaube, so geht das halt. Also jemand wie Julian Bam, der ja wirklich im Wochentakt solche aufwendigen Videos raushaut, dann auch noch einen Zweitkanal hat, wo auch nochmal irgendwie mehrere Videos rauskommen. Dann hat er noch seine Tanzschule, also ne, hat ja auch ein Gibt's Team. Gibt's die denn noch? Davon habe ich nie wieder gehört. Gibt's auch, die läuft auch, glaube ich, relativ erfolgreich. Ich glaube, das ist ein krasser Balanceakt und ich habe für mich jetzt auch wieder bemerkt, dass ich noch nicht so richtig rausgefunden habe, wie man das am besten balanciert. Also wir arbeiten uns ja langsam hin. Wir haben ja jetzt inzwischen hier auch ein ganz tolles Team aus Leuten, die uns unterstützen, sind auch jetzt schon wieder dabei. Kann ich an der Stelle schon mal ankündigen, wir werden jetzt wieder noch mehr Mitarbeiter anstellen. Das heißt, könnt euch wieder bewerben. Wir werden weiter wachsen, weil wir einfach noch mehr brauchen. Es ist immer Mehr. Es gibt so viel zu tun. Viel zu tun übrigens, nächstes Thema. Montana Black, der hat auch viel zu tun. Und an dieser Stelle kommt er, der Einspieler, mehrere Leute haben uns ja Jingles geschickt. Hier kommt der, den wir jetzt für diese Folge ausgewählt haben. Von Qualle 70. Qualle 70. Ein Spieler ab. Der Montana. Montana. Montana. Der Woche. Damit haben wir, ja, das ist, damit bricht eine neue Ära an. Neue Ära, also ja. Ob die Qualität dieses Einspielers, da könnt ihr dann drüber urteilen, ob ihr den gut findet oder nicht. Wir haben ja noch ein paar andere, vielleicht, ihr könnt uns gerne immer noch den Montana der Woche einsenden, ansonsten werden wir den Flash ja auch noch, werden wir stimmt, auch noch ja. machen. Und wir haben heute auch noch gar nicht unseren schönen schönes Moodboard. Das haben wir noch gar nicht benutzt. Ja, der Montana der Woche ist tatsächlich einer, der völlig an mir vorbeigegangen ist. Das hat, hast du irgendwie mitbekommen? Ja, Thjörven, unser stimmt, ja. Eine Stunde 40 hat Montana Black gedacht, so, was ist denn üblicherweise so die Länge, die ich über mich selbst reden kann? Ich habe meine Twitch-Livestreams, da kann ich sehr viel mich selbst, ne, das ist immer so sein Ding, er redet ja viel über seine Ansichten, ist ja auch okay. Und dann hast du ja ganz viele YouTuber, die Frage- und Antwort-Videos machen, 50 Dinge über mich, damit sie noch mehr über sich reden können, damit der Narzissmus fröhlich gelebt wird. Aber Montana Black reicht das nicht. Der bringt das auf ein ganz neues Level, und zwar hat der sich gesagt, ich würde gern mal interviewt werden, ja, auf meinem Kanal von jemandem, den ich aussuche, weil ich finde, dass er gut Leute interviewen kann, und hat tatsächlich Nico Backspin, der sonst immer Hip-Hop-Interviews macht, eingeladen. Der in diesem Interview dasteht und sagt, sag mal, warum stehe ich hier eigentlich, und fragt Montana Black, was er ja hier soll, weil das ja gar nicht bei Backspin veröffentlicht wird und auch keinen Hip-Hop beinhaltet. Aber da droppt der Montana, also nicht nur, dass er sagt, so, ja, ich wollte einfach interviewt werden, sondern er droppt später wohl auch die Ansage, er bringt jetzt ein Album raus, ein Rap-Album. Ja. Ich habe die Stelle nicht gehört, weil mir das zu blöd war, eine Stunde 40 zu hören. Ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Ja? Ja. Ja, ganz am Anfang sagt Montana, also sagt, glaube ich, sogar Nico Backspin, dass er jetzt, Montana Black ein Album rausbringt. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Also da, ich glaube auch, dass das so eine Sache ist, die wird instant Platin gehen. Also, weil er hat ja auch eine so loyale Community, ist ja inzwischen bei 2 Millionen Abos, er hat jetzt gerade neulich getweetet, 60 Millionen Views im Monat machen seine YouTube-Kanäle. Oh. Und er hat jetzt heute, hat er seine 60 Millionen Views im Monat, alle Kanäle, aber jetzt ein Ding gepostet von einem Video, das hat 1 Million Views, wie viel Geld er damit verdient. Um es zu zeigen, weil nämlich seine Talk-Videos, das Interview, hat er auch gepostet, wie viel Geld das Interview gemacht hat. Und das Interview hat mit über 1 Million Views 2.000 Euro an AdSense-Einnahmen generiert. Mhm. Was ein 2 Euro TKP ist, also 2 Euro pro 1.000 Views. Und das ist schon ganz okay, weil ich verdiene, glaube ich, nur 1 Euro pro 1.000 Views. Dann hat er aber seinen Gaming-Kanal gepostet, wo ein Video mit ähnlichen Views war, also auch ungefähr rund 1 Million. Und das hatte 5.800 Euro eben eingebracht mit AdSense, was ein TKP von 5,80 Euro ist. Das finde ich richtig krass. Also ich muss da echt sagen, ich glaube, ich muss Gaming-Videos machen. Ich habe ja auch relativ viel. Ich hatte das bei mir gesehen im Dezember. Es ist jetzt dadurch, dass ich ja wenig Videos mache, kommt da nicht viel Geld zusammen. Aber wenn dann mal im Monat ein bisschen mehr passiert, dann merke ich dann auch gleich so, ich habe anscheinend einen ganz guten TKP. Ja. Ich finde das so faszinierend. Ich kenne ihn nicht, weil mich interessiert das nicht. Deswegen habe ich da nie nachgerechnet oder den auch nie erfragt, aber er scheint ganz gut zu sein. Mir wurde dann auf Nachfrage gesagt, bin ja bei DiviMove im Netzwerk, und die meinten dann, weil halt YouTube gerade alles entmonetarisiert, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, weil so viele Content erstellen, der als nicht werbefreundlich geflaggt wird, ist der Gaming-Content, der früher gar nicht so gut monetarisiert war. Also früher war es immer ganz viel der Beauty-Content, der sich am besten hat monetarisieren lassen. Ist das jetzt zurückgefallen auf die Gaming-Inhalte? Machen wir einen Gaming-Channel auf. Ja, Nerdscope, hier, hört das zuerst. Nerdscope 2.0. Ja, ja, das wird's. Und nee, wobei, wäre das nicht 3.0 dann schon? Das wäre schon 3.0, ja. Finde ich mega faszinierend, weil Könnten dann so Hits sein auf dem Album von Montana Black? Also bei den Views, ja, also 5 Euro, das heißt, du machst ja wirklich bei 1 Million Views 5.000 Euro. Das heißt, wenn du deine 3-4 Millionen Views machst, das ist ja wirklich wenig eigentlich für so ein durchschnittlicher Kanal, so machst du 20.000 Euro nur mit AdSense. Bei mir ist AdSense so, ich krieg alle paar Monate, weil du musst ja irgendwie 100 Euro an AdSense-Revenue überschreiten, bevor die dir einen Check schicken. Alle paar Monate kriege ich halt irgendwie so ein paar hundert Euro, also nicht mal ein paar hundert Euro, sondern wirklich so 100 Euro, weil ich diese Schranke überschritten habe. Und ich merke das gar nicht so richtig, weil es mehr wie so ein, ach cool, da ist irgendwie so ein irgendwie hast du 100 Euro mehr, ist nett, ist wie so ein Taschengeld, was du irgendwie dazu bekommst. Das ist kein Einkommen. Bei dem ist wirklich, der lädt ein Video hoch und das ist ein richtiges Monatsgehalt. Ja, klar. Richtig krass. Bei mir ist es ja ähnlich. Ich meine, wenn du wenn du zwei Videos oder ein Video pro Monat machst und dann wird das manchmal, ne, so, was ist so bei mir Standard, so 200.000 Klicks, das sind, also ich habe manchmal so Monatsdinger von 400 Euro, ist so ein Ding. Ich hatte letztes Jahr im Dezember, kommen ja so mal meine Jahrescharts, da hatte ich, weil es ein guter Monat ist und weil im Dezember die Gelder nach oben gehen, da hatte ich mal, ich glaube, 2.000. Das war mal, da dachte ich so, was, ja schon echt sehen, also im Dezember sind die ja immer sehr hoch. Was ist denn da los? Da habe ich habe angerufen bei diesem Move und habe gesagt, habt ihr einen Fehler gemacht? Wirklich, ich habe angerufen und habe gesagt, habt ihr mir zu viel Geld überwiesen? Und dann haben die nachgeguckt, haben nachgerechnet, haben sich dann einen Tag später gemeldet und haben gesagt, so, nee, das ist wirklich, und darauf basierte dann dieses Gespräch, dass das bei Gaming-Inhalten ist, weil ich kannte das nur so, auch von Studio 71, dass da halt Kleckerbeträge rumkommen, aber das ist dann halt wirklich so ein exklusives Dezember-Ding. Aber ich habe die Frage gerade nicht stellen können, auf einem möglichen Montana Black Album, was erwartest du da für Knaller-Hits? Also er sagt das in dem Interview, die Rap-Songs, die er mag, sind 95% ich fick deine Mutter und 5% Real Talk. Und er ist aber mehr ein Fan von Real Talk Rap. Und ich glaube, das ist das, was wir erwarten können, nämlich Vielleicht hat aber auch einfach nur seine Lebensgeschichte in Rap-Form. Vielleicht hat auch einfach nur dieser Typ, der den Kanal Richtiger Kevin leitet, einfach diese langen Retalks von ihm genommen, hat ein Hip-Hop-Beat runtergelegt und verkauft das jetzt als Album. Und Montana Black sagt, es ist seins. Es ist wie das Buch, das eben jemand geschrieben hat. Und er sagte, ich habe ein Buch gemacht. Ich glaube, was man zu dem Interview noch sagen kann, ist, mir ist tatsächlich Montana Black, umso mehr Zeit ich mit ihm verbringe, sehr sympathisch. Ich verstehe die Faszination, ich verstehe, warum so viele Leute ihn so cool finden, weil man merkt so ein bisschen, dass er, ich glaube, er meint es sehr gut, ich glaube, er ist tatsächlich auch ein sehr Lieber irgendwie, ich glaube, er verfehlt sich halt nur öfters in dem, was er tut, wie zum Beispiel mit dieser Glücksspielsache oder auch so ein paar anderen Dingen, die er getan hat, weil er halt einfach diesen Kompass nie hatte und vielleicht in seiner Jugend dann einfach so den falschen Weg eingeschlagen. Ja, ich glaube, der hat Probleme im Elternhaus gehabt, hat den falschen Umgang in der Jugend gehabt und ist deswegen dann in so ein Milieu abgerutscht, wo man halt solche Sachen zum Teil sagt oder wo man nicht nachdenkt oder so. Ich weiß es auch nicht. Also ich meine, nicht nachdenken ist ja jetzt auch, ist uns allen schon häufig passiert und wie ich ja schon mehrfach sagte, wenn du mit YouTube irgendwie groß wirst, und da dann erstmal lernen musst, damit umzugehen, statt irgendwie so eine Medienkompetenz zu entwickeln, weil du irgendwie vorher Journalist warst, ist es was völlig anderes. Ja, apropos, du hattest es eben gesagt, weil ich hatte richtiger Kevin hier einfach nur ein Beat runtergelegt. Das hat übrigens auch Jake Paul vor. Der hat gerade einen Shitstorm an der Backe, weil der aufgerufen hat, man solle doch bitte mal sich bewerben bei ihm als Praktikant. Praktikant bedeutet, du ziehst bei ihm ein als Beat-Produzent und produzierst all seine Songs, die er dann verkauft und mit denen er Millionen macht. Weil ein großes Ding von Jake Paul ist ja, die ganze Zeit in seinen Videos seinen extravaganten Lifestyle zu präsentieren, wie was für teure Autos er fährt und was für eine Villa er wird. Also der Typ ist Multimillionär. Und sagt das auch die ganze Zeit. In jedem Video wird damit geprahlt, ich bin reich. Ja, und wenn du dann als nächstes sagst, so, ach übrigens, so reich bin ich dann doch nicht. Weil genau, denn dieser Beat-Produzent, der muss richtig was leisten. Der muss ja in Vollzeit Beats produzieren und auch was drauf haben. Der kann das machen für Exposure, weil das macht für Fun. Der genaue Wortlaut ist für Fun, weil das macht ja richtig Spaß, mit Jake Paul zu arbeiten. Übersetzt deswegen, mal Exposure bitte. Exposure ist Reichweite. Also ein bisschen. Also ein bisschen Reichweite. So, dass wir das, ihr werdet euch vielleicht nicht mehr erinnern, vielleicht kennt es noch einige, das war vor vor 2 Jahren gab es mal so ein größeres Ding auf Twitter, als German Let's Play sagte, hey, ich suche einen Grafikgestalter, der mir mein gesamtes Kanaldesign mal umbaut. Und dann als sein erster fragte, ja, kann ich gerne machen. Was zahlst du denn? Ja, Klicks. Ich werde deinen Namen dann ja im Video sagen und dann wirst du bekannt. Und das ging dann sehr weit, woraufhin ihm so viel Hate entgegengeknallt ist, dass er das, glaube ich, hat sein lassen. Das kriegt man ja immer mal wieder mit, dass Leute so aufgefordert werden, die es einfach für auch immer mehr, seitdem auch gerade vor allem auf Instagram dieses Influencer-Wesen viel mehr zugenommen hat, sieht man das viel mehr, dass auch gerade Künstler irgendwie halt angeschrieben werden und gesagt werden, hey, ne, also ich promote dich und dann kauft vielleicht jemand anderer deiner Kunst und dann wird er promotet und dann kommt jemand anderer und sagt, hey, ich habe dich auf meinem anderen Instagram-Account gesehen. ich kann dich bei mir auch noch promoten. Ja. Dann kauft vielleicht irgendjemand anderes deine Sache. Witzigerweise, wir haben die News dazu gerade bei Philip DeFranco geguckt, einem amerikanischen News-YouTuber, der so ein bisschen das Vorbild für viele andere weltweit geworden ist, der auch mal jemanden angelernt hat, den ihr alle schätzt und liebt. und der auch. Ich bin Philipp sehr froh, dass ich jetzt nicht derjenige war, der das in dieser. Der Philip DeFranco, glaube ich, aber auch viel, viel beigebracht hat. Unser aller Robin Blase, der war nämlich mal in L.A. und zwar bei Philip DeFranco. Und ich finde es witzig, dass Philip DeFranco im Video sagt so, ja, also wir hier, wir bezahlen alle unsere Praktikanten, beziehungsweise wir haben einfach gar keine Praktikanten, wir stellen Leute ein und bezahlen die, Punkt. Und ich glaube, ich kenne jemanden persönlich, der mir sagen kann, das war mal anders. Das war mal anders, aber das war damals ja auch eine andere Firma. Also er hat ja inzwischen auch eine neue Firma gegründet. Ja. Aber ja, das erwähnt er nicht, lustigerweise. Du warst nämlich Praktikant unbezahlt. Ich war Praktikant und ich war ein Praktikant. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als ich eingestellt wurde, war ich einer von 10 Praktikanten. Und du hast nicht mal Exposure bekommen. Ich habe sehr viel Exposure bekommen. Echt jetzt? Meine ganze Karriere basiert darauf. Also ja, aber du hast ja kein YouTube. Ich war, das ist doch die Story, David. Das ist doch die Story, die ich so. Erzähl sie doch mal, ich höre sie so gerne. Ich höre sie so gerne. Dass das zum Running Gag geworden ist. Erzähl sie noch mal kurz. Ich war in einem Video von ihm zu sehen. Ach so, das wusste Dieses ich. Video hat einer der Mitarbeiter von Mediakraft gesehen. Ach so, das war irgendwie der zweite Mitarbeiter, der Mediakraft hier angestellt hat, weil Mediakraft halt zufällig in dem Nachbarort gegründet wurde, wo ich zur Schule gegangen bin. Und der Typ war der Bruder von einem Mädchen, das bei mir im Konfirmandenunterricht war. Und der hat mich erkannt und meinte halt, what the fuck, Robin, warum bist du bei Philip DeFranco? Ich bin hier bei so einem YouTube-Startup in Deutschland, das heißt Mediakraft, und wir brauchen dringend Leute, die sich mit YouTube auskennen. Wenn du mal wieder in Deutschland bist, komm auf jeden Fall vorbei. Und so hat ja meine ganze Karriere angefangen. Also bei mir hat die Exposure auf jeden Fall funktioniert. Und jetzt möchte ich ganz kurz sagen, zum selben Zeitpunkt saß ein junger, relativ gut aussehender Chefredakteur bei Giga und wusste nicht, was er mit dem Kanal anfangen soll, mit dem YouTube-Kanal, als plötzlich Mediakraft anrief und sagt, hey, wollt ihr nicht zu uns ins Netzwerk kommen? Wir schicken euch mal 3 Experten vorbei. 3 Experten bedeutete Christoph Krachten, wer war noch dabei? Ich glaube, Benny war das dabei. Benny war dabei und ein gewisser Robin Blase, ebenfalls relativ gut aussehend, die mir dann, die dann Giga sagten, das müsst ihr machen, um erfolgreich zu sein. Und ja, das habe ich bei Philip DeFranco gelernt, David macht das so. Exakt, genau, und so haben wir uns kennengelernt. Das heißt, die Origin-Story dieses Podcasts ist Exposure eines von Praktikums. Philip DeFranco. Also, ja, hat also funktioniert, Jake Paul hat recht. Ich möchte mich hiermit bei German Let's Play entschuldigen, den ich damals dafür kritisiert hatte. Ich muss ja ganz offen sagen, eigentlich ist das ja ganz normales Berufsprozedere. Gerade so Berliner Startups habe ich ja nun. Inzwischen hast du Mindestlohn für Praktikanten auch in Deutschland. Inzwischen, aber ich kann mich entsinnen. Ich habe mein erstes Jahr bei meinem allerersten, bei meiner ersten Redaktion bei Gamona damals, da war ich unbezahlter Praktikant. Ein Jahr lang. Beziehungsweise ich habe ein halbes Jahr lang, unbezahlt. Und ein halbes Jahr war dann wirklich Mindestlohn oder 400 Euro oder irgendwas. Und dann haben sie nach einem, in der Zeit gab es so Ansagen wie, du David, wir würden dich da nach Anaheim schicken zur BlizzCon, aber wenn du da bist und die fragen, wer du so bist, sag denen mal nicht, dass du Praktikant bist, damit die nicht glauben, wir schicken da nur so einen Low-Typen hin, also sondern die wollen natürlich, dass wir einen vollwertigen Redakteur schicken. Also habe ich ein Jahr lang gelogen, dass ich richtiger Redakteur wäre, weil ich ja auch die richtige Arbeit eines Redakteurs gemacht habe. Ich habe relativ schnell. Du warst ja nicht sicher Redakteur. Ich habe mich relativ schnell hochgearbeitet, auch in dem Betrieb, und wurde ja dann vom Praktikanten sofort zum leitenden Redakteur. Ja, was ja auch Quatsch ist eigentlich, macht ja auch sonst keiner, weil ich ja vorher schon in dieser normalen Dingen gearbeitet habe. Und später bei Giga war es dann auch so, dass wir dann immer wieder für Leute, die wir irgendwie ranholen wollten, da hieß es so, ja, jetzt holen wir uns erstmal einen Praktikanten. Wohingegen wir immer gesagt haben, ey, da müssen wir jedes Mal jemanden anlernen, der ist dann wieder weg nach einer gewissen Zeit. Es kostet so viel Energie, jemandem immer wieder nach 6 Monaten zu erklären, das sind die Grundprinzipien, und ihn da reinzuholen. Dann schickt man den wieder weg, weil man ihn nicht fest bezahlen möchte. Das ist schon auch sehr demotivierend gewesen, weil wir auch viele in diesen Bewerbungsprozessen dabei hatten, die sagten, ich wandere jetzt seit Monaten durch irgendwelche, durch diese typische, gerade im Journalismusbereich war das Praktikum hier, Volontariat da und dann war es hier mal so ein kurzer Schnupperkurs und irgendwie waren da viele dabei, die immer wieder richtig traurig waren über die Entwicklungen. Gut, dass es jetzt, wie gesagt, diese Mindestlöhne gibt oder so, aber eigentlich kann man sagen, ist das überall so. Ja, aber ich glaube, wenn du Multimillionär bist und die Songs am Ende tatsächlich auch verkaufst und damit Geld machst und dann jemanden willst, der umsonst bei dir Vollzeit arbeitet, dann ist das schon ein bisschen frech. Also deswegen verstehe ich den Shitstorm und generell gerade auch, weil jetzt auch bei German Let's Play war es ja auch so. Das ist einer, der eine wahnsinnige Reichweite hat und diese, gut, da muss man dazu sagen, das ist dann nicht mal was ihm nochmal zusätzliches Geld bringt. Aber wenn er, was man da nicht vergessen darf, dieses Design, was er dann für seinen Kanal oder seinen Avatar hat, das packen ja ganz viele dann auch auf ihr Merchandise drauf. Und mit diesem Merchandise wird ja dann im Nachhinein wieder ein zusätzlicher Revenue-Stream erzeugt. Und ich kenne tatsächlich persönlichen Fall, wo ich das mitbekommen habe, wo sich Leute in die Haare bekommen haben, weil jemand was designt hat und im Nachhinein dann gesagt hat, hey, Moment mal, du verdienst da jetzt noch Geld damit. Wie sieht es denn aus mit Bezahlung? Und da gab es dann auch relativ viel Ärger. Also kann ich schon sehr viel, könnte ich jedenfalls verstehen. Ja. Es gab in den USA einen mächtigen Backlash. Ganz viele, ich glaube, Age Free Productions haben sich auf Jake Paul gestürzt, wie immer. Ja. Und ganz viele andere, die gesagt haben, hey, ich wollte mich sowieso gerne wie Scheiße behandeln lassen von Entitled Brats wie dir. Ich würde mich gerne bewerben. Also, geil, ja. An dieser Stelle wollen wir auch jemand mit Exposure bezahlen. Ja. Und zwar Angry Lifeguard. Das ist jemand im Lester-Schwestern-Subreddit, der seit ein paar Folgen einfach die völlig kranke Arbeit macht, ja, diesen gesamten Podcast mit Timecodes zu versehen. Ja. Also wenn man ins Reddit geht zu den neuesten Folgen, sieht man den kompletten Ablauf dieser Folge, den kompletten Inhalt mit Timecodes, damit man sich halt sozusagen die Themen theoretisch rauspicken kann. Also da würde jetzt quasi stehen, Minute 42, Lifeguard wird erwähnt. Genau, zum Beispiel. Das so. Ja. Also du kannst da durch die Themen skippen. Wenn man möchte, vielleicht sogar alle meine oder deine Gesprächsparts rausskippen. Immer dann, wenn ich möchte nur Robin hören. Ich möchte nur Robin hören. Sekunde 28. und das, also ich muss jedes Mal sagen, so, wer macht sich so eine Arbeit? Dafür großen Dank. Ja. Überhaupt immer wieder an alle Leute, die im Reddit-Forum posten, die uns aber auch auf Twitter bekannt irgendwie Themen schicken. Ja, oder die auf Soundcloud, Spotify auf Folgen drücken oder bei iTunes Reviews hinterlassen und so. Das hilft uns sehr, wenn ihr bei iTunes oder bei Spotify irgendwie abstimmt oder und folgt. Ja. Deswegen danke dafür und danke an Lifeguard. Ja, und jetzt noch eine Sache, ein weiteres Mysterium, genauso wie der TKP auf YouTube, die Trending-Seite auf YouTube. Da wie kommt man da eigentlich rein? Heute übrigens auf Platz 1, genauso wie gestern, ich bin Philipp oder irgendwie sowas. Standardskill hat nämlich einen neuen Kanal aufgemacht. Standardskill, ganz erfolgreicher Fortnite-YouTuber, Streamer. Er redet 40 Minuten nichts anderes als so, hallo Leute, hier, das ist übrigens mein neuer Kanal, da kommt so alles Real-Life-mäßige, dann ist das Video auch schon fast wieder vorbei und du fragst dich eindeutig, wie ist es möglich, dass das in den Trends landet? Natürlich ganz viele Das ist 41 Minuten gesagt, Theorie. Ich glaube, das ist 1 Minute 40, ne? Das meinst du eigentlich? Ich sagte 42 Sekunden wollte ich eigentlich sagen. Es geht wirklich nicht mal eine Minute. Ja. Und es wundert mich, aber auch in den Kommentaren ganz viele, hast du dich hier reingekauft? Nee, ich glaube, es liegt daran, dass der Kanal ganz neu ist und deswegen sozusagen diese überproportionale Traffic, der reinkommt durch seine externe Promotion, dafür sorgt, dass es dann in den Trends landet. Das kann sein, ja. Genau, der Kanal Coffee Break, den hatten wir neulich hier schon mal, weil der mit Kurz gesagt, der so ein Beef hatte, was für ihn dann am Ende nicht gut ausgegangen ist. Der hat sich angeguckt, das hat jemand anderes gemacht, aber er hat das irgendwie ausgewertet. Da hat jemand über, ich glaube, fast ein Jahr die Daten weltweit der Trending-Page gesammelt. Also der hat quasi jeden Tag geguckt, welche Videos sind gerade in den Trends. Sondern jede Sekunde. Jetzt ist er Ich glaube, das ist automatisiert passiert. Aber quasi von welchem Kanal kommen diese Videos? Wie viele Views hatten sie zu dem Zeitpunkt, wo sie zum ersten Mal in dem Trending-Tab aufgetaucht sind? Und er hat diese Daten ausgewertet und verglichen. Das ist ein sehr interessantes Video. Das ist jetzt schwierig, das so zusammenzufassen. Also wir werden das jetzt hier ein bisschen versuchen. Ja, man kann es ganz schnell zusammenfassen. Also er hat quasi erstmal sortiert nach Thema. Also ist es ein Video von einer klassischen Medienproduktionsfirma, ist es ein Filmtrailer, ein Musikvideo, ein virales Video oder ist es einfach ein Video von einem typischen YouTuber? Und dann hat er sich angeguckt, wie viele Views hatte das Video zum Eintritt in die Trends? Hatte es viele Views oder wenig Views? Also teilweise sind da Videos dabei, die hatten nur 10.000 Views, als sie plötzlich schon trending waren, und andere Videos hatten Millionen von Views, bevor sie angefangen haben. Also ein konkretes Beispiel, was er genannt hatte, war Philipp DiFranco, den wir gerade schon hatten, der, um in die Trends zu kommen, 1,4 Millionen Views brauchte. Und sie sagen halt, dass die Associated Press, also AP, ein klassisches Medienunternehmen, mit nur 10.000 Views, ja, mehrfach in die Trends gekommen sind. Also Philipp DiFranco hat zweimal in die Trends geschafft in den USA, und größere Medienunternehmen. Genau, weil es nämlich das andere, was sie getrackt wieder haben, sozusagen, wie oft war jemand in den Trends in dem Zeitraum und wie oft war er in den Trends in den unterschiedlichen Ländern. Und da hat sich dann herausgestellt, in den USA ist das Trendverhalten ganz anders als in anderen Ländern. Ein Philipp DeFranco zum Beispiel in Kanada irgendwie über 40 Mal in den Trends in dem Zeitraum, in den USA nur zweimal. Ja. Genau, PewDiePie zum Beispiel in Deutschland auch, glaube ich, über 40 Mal in den Trends, in den USA irgendwie gar nicht oder nur ein oder zweimal. Also es wirkt tatsächlich so, als würden die Trends in den USA anders gehandhabt werden als in anderen Ländern. Und auch in anderen Ländern ist irgendwie nicht ganz so klar, woran es liegt, weil liegt das an der Kategorie? Also guckt sich dann zum Beispiel an, wie das mit News und Politics, also man kann ja bei YouTube so eine Kategorie angeben. Ich habe jetzt auch in letzter Zeit meine Videos öfters als News und Politics gekennzeichnet, wenn es um Politik ging. Und das scheint anscheinend nicht sehr klug zu sein, weil keines dieser Videos schafft es in die Trends, wenn es nicht aus einem klassischen Medienhaus kommt. Also das scheint irgendwie mit reinzuzählen. Die Frage, die ich mir da gestellt hatte, war, ob das tatsächlich dann auch, ob da Geldspritzen mit im Zusammenhang stehen. Also du sagst ja immer wieder, dass es für dich unmöglich erscheint. Weil das sich unterschiedliche Teams sind. Also da sitzt ja niemand, die Leute, die quasi Google Ads verwalten, über das du halt so InStream und Discovery Ads schalten, das ist ja, sind ja ganz andere Leute als die bei YouTube die Algorithmen. Was ich aber meine, wenn zum Beispiel jetzt ein größeres Medienhaus zum Beispiel sagt, so hier monatliche Geldspritze an YouTube, wie sieht's aus? Könnten wir in euren Tabs, in den Trends, Das halte ich für eine Verschwörungstheorie, die ich, also glaube ich nicht. Aber aus diesem Video von Coffee Break geht immerhin hervor, dass die klassischen Medienhäuser, also das ist, er hat, glaube ich, das sogar gesagt, 98% der Newsmeldungen auf der YouTube-Startseite stammen von klassischen Medienhäusern. Ich glaube, dass es eher umgekehrt ist. Also ich glaube, es hat zwei Elemente. Das eine ist, ich glaube, Leute wie Philipp DeFranco und PewDiePie und so weiter werden bewusst abbestraft, weil sie eben kontrovers sind und sie Angst haben, dass es da quasi Werbetreibende deswegen abspringen, weil das ist ja tatsächlich schon passiert. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Medienhäuser bewusst belohnt werden, nicht weil sie mehr Geld ausgeben, sondern weil YouTube sie natürlich an sie als Plattform binden möchte, unter anderem aus Angst, dass sie vielleicht Konkurrenzplattformen eröffnen, dass sie halt irgendwie anderweitig oder klagen. Also Viacom zum Beispiel, das ist ja die große Klage in der Geschichte von YouTube, dass Viacom YouTube auf $1 Milliarde verklagt hat damals. Das war ein Riesending, ne? Klassisches Medienhaus und YouTube im Clinch. Jetzt bei Artikel 13 wieder klassische Medienpublisher, die mit YouTube im Clinch liegen. Ich glaube, da macht es einfach taktisch Sinn, die auch irgendwie zufriedenzustellen. Plus, und das darf man auch nicht unterschätzen, es geht ja nicht nur darum, die Publisher zufriedenzustellen, weil wenn am Ende keiner draufklickt auf die Videos, hat YouTube auch nichts davon. Ich glaube, dass tatsächlich viele Leute diese Videos sehen wollen und es deswegen auch aus dem Grund Sinn macht, das vielleicht da zu platzieren, weil es sieht natürlich auch hochwertiger aus. Advertiser geben auch da mehr Geld aus. Denn es ist ja nicht so, als würde die Associated Press Werbung auf YouTube schalten, sondern, keine Ahnung, Procter & Gamble schaltet Werbung auf YouTube und die sind das schon gewohnt, in Late-Night-Shows und in klassischen Medien Werbung zu schalten und da viel mehr Geld auszugeben als auf YouTube. Und deswegen macht es, glaube ich, auch aus dem Grund Sinn für YouTube, vielleicht, das ist ja auch nur eine Theorie, wissen wir auch nicht, ob das stimmt, aber vielleicht klassische Medienhäuser zu bevorzugen, weil die traditionell mehr Werbegelder bekommen als irgendein Hannes, der bei sich im Kinderzimmer mit dem iPhone sitzt. Ja, klar. Und ich finde, dazu kommt irgendwie auch noch das, was wir vorhin gesagt hatten und neulich auch schon mal das Thema hatten, als Floyd auf Twitter sagte, ja, wie kann es sein, dass die klassischen Medienhäuser mehr in den Trends vertreten sind als andere News-YouTuber? Und da muss man eben auch sagen, es gibt ja fast niemanden. Rezo war jetzt das krasse Beispiel dafür, dass mal sich jemand damit auseinandergesetzt hat, aber wen außer Flo? Das waren ja keine News, das war ja was anderes. Ja, ja. Wen außer Flo hast du denn, der solche Themen aufgreift? Ja, und auch in den USA. Also du hast einen Philip DeFranco und dann hast du Drama Alert und das sind quasi die Herr Newstime. Drama Alert macht ja keine echten, ja. Nee, das ist irgendwie der Herr Newstime und der LeFloid aus den USA und darüber hinaus fällt mir jetzt auch niemand ein. Also. Ja, eben. Ja, dementsprechend ist es wahrscheinlich, dieses Bild kommt so auch zustande. Ich kann euch aber empfehlen, auf dem Kanal Coffee Break gibt es das Video. Heißt, Robin, bitte? Irgendwas mit Trending Tab. Trending Tab, irgendwas mit Trending Tab einfach suchen bei und Coffee Break in Verbindung, dann findet ihr es auch. Das ist nämlich ein spannendes Video. Ich würde mir wünschen, dass jemand mal diese deutschen Zahlen auswertet. Wir können das auch in den Links jetzt, sowohl bei Spotify als auch bei Soundcloud können wir jetzt Links einfügen. Bei Soundcloud man kann schon bei länger. Spotify jetzt Links klicken. Und das heißt, wenn ihr, da wird Robin nämlich, darf er nicht vergessen, den Link mit einfügen. Ja, ja. Ich habe da bestimmt dran gedacht. Ansonsten auch im Reddit-Forum könnt ihr mal nachgucken. Ja. Das war's. Das war die Folge. Das war sehr politisch wieder. Denkt dran, ihr könnt euch das am Sonntag angucken, 18.30 Uhr, wie wir Podcast aufnehmen, in was für einem Chaos wir hier sitzen, im alten Nerdscope-Set und diesen Podcast aufnehmen. Könnt ihr euch angucken. Wobei gar nicht mehr so häufig. Das ist der tatsächlich, ist es stunken und erlogen. Das ist Fassade. Stimmt, wir sitzen eigentlich ganz oft drüben in dem anderen Set, weil hier die ganzen Leute arbeiten. Die haben wir heute alle rausgeschmissen, damit es ein bisschen schöner aussieht, weil normalerweise sitzen wir nämlich drüben da, wo du sonst deine Tinseltown-Videos aufnimmst. Die gute Saskia, die hier auch arbeitet, die hat hier vorhin erstmal alles geputzt erstmal und weggeräumt, weil das hier aussah wie. Ja, das hätte man im Fernsehen nicht zeigen dürfen. Genau. Ja, gut. Danke an euch, danke an Saskia, danke an die ARD, danke an dich, an, Robin. Danke an Rezo, dass er dafür sorgt, dass wir weiterhin relevant bleiben, indem wir in jede Sendung eingeladen werden, die es gibt. Ich wurde gestern tatsächlich gefragt, ob ich jetzt glücklich sei, von so vielen Leuten interviewt zu werden. Die Frage war so, oh Mensch, das ist ja toll und bist du stolz? Und ich sagte so, nee, also ich habe wirklich literally nichts geleistet, außer dass Rezo mir eine Nachricht geschrieben hat, hättest du Lust, auch hier von Teil zu sein? Und ich habe gesagt, ja, hätte ich Lust, von Teil zu sein. Und deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hätte, wir sind relevanter dadurch geworden. Nee, sind wir auch nicht. Ich finde es toll, dass dieses Thema so viel diskutiert wird. Und deswegen, das finde ich schon viel spannender. Deswegen haben wir uns auch dazu bereit erklärt oder erklären uns auch weiterhin bereit, weil wir halt dafür kämpfen, dass YouTuber A ernst genommen werden, das Video ernst genommen wird und vor allem aber auch die Probleme, die hinter dem Video stecken, den Anklang finden und eben nicht diese Reaktion auf dieses Video kommt, wie es bisher passiert ist, nämlich, der hat blaue Haare. Ja, ich fand's auch, ich wurde gestern gefragt, wieso bist du denn zu RTL gegangen? Und dann meinte ich, dass ich glaube, wenn ich einen Schritt zurücktrete und das von außen beobachte, ist es mir lieber, dass ich bei RTL sitze, als wenn sie nochmal weiter rumfragen und dann Simon Desi zum Beispiel gefragt wird und dann Katja Krasavitsch hat für auch, alle YouTuber. Katja Krasavitsch hat auch ein Interview gegeben zu der Unterschrift in diesem Video. Habe ich, glaube ich, bei ihr auf dem Instagram-Account gesehen. Da habe ich meine rechte Hand für benutzt. Normalerweise nehme ich die für was anderes. Nee, das hat sie nicht gesagt. Tut mir leid. Ja, ich bin mir unsicher, David. Tut mir leid.